Judith? Jude? Ich muss mich ausruhen, Edward. Und ich muss mit dir reden. Du hast es ihm erzählt, nicht? Ihm was erzählt? Du hast Noel Coward von mir und Greta erzählt. Was? Dass sie sich in mich verknallt hatte! Schrei nicht! Hoskins steht wahrscheinlich draußen vor der Tür. Hast du ihm das erzählt? Ach, Unsinn! Und du? Was hast du denn über mich gesagt? Gar nichts. Du hast ihm gesagt, dass ich Greta gehasst habe. Ich habe dich nicht einmal erwähnt. Ich habe dich auch nicht erwähnt. Du hast Noel Coward gesagt, dass Greta Cunningham und ich eine Affäre hatten. Das ist mir neu. Coward weiß alles. Er weiß alles. Ich konnte es in seinen Augen sehen. Jetzt entschuldige mich bitte. Komm sofort zurück! Wir sehen uns auf der Bühne! Ich hätte nie erwartet, dich noch einmal wiederzusehen, Lorelei. Auch ich hätte nie erwartet, mich noch einmal wiederzusehen, Darling. Vielleicht ist jetzt die Zeit gekommen, wo wir unsere Hoffnungen begraben sollten. Anfangen, die Dinge zu akzeptieren, wie sie sind. Ich will's versuchen. Ich auch, Darling. Ich auch. Der Junge hat Bühnenpräsenz. Er ist der langweiligste Schauspieler, den ich seit langem gesehen habe. Aber das Mädchen ist absolut beeindruckend. Wie heißt sie? Judith Christopher. Denkt an meine Worte, sie wird es weit bringen. Shale war genauso gut wie Tony, wenn man davon ausgeht, dass es im Grunde eine One-Woman-Show ist. Winifred hat recht. Edward war passabel, aber Judith ist fabelhaft. Ja. Dann sollte ich ihr wohl die Hauptrolle in meinem neuen Stück anbieten. Das letzte Mal, als Noel und ich hier waren. Ach, daran sollten wir nicht mal mehr denken. Wie kommt die Ermittlung voran, Winnie? Langsam, Noel. Leider nur langsam. Hast du etwas aus den jüngeren Mitgliedern des Ensembles herausbekommen? Oh, du hast ein Talent für versteckte Anspielungen, Winnie. Was habe ich denn gesagt? Die jüngeren Mitglieder waren reizend, aber nicht sonderlich erhellend. Mr. Coward, Miss Lorraine, Miss Ashton. Nein, nicht schon wieder. Ich fürchte doch, Miss Lorraine. Kaltblütiger Mord. Wer ist das, Hoskins? Judith Christopher, Sir. Genau wie Miss Cunningham. Erdrosselt mit dem Gürtel ihres eigenen Morgenmantels. Hat man den Mörder geschnappt? Nein, Miss Ashton. Aber der Chief Inspector muss sofort mit Mr. Coward sprechen. Man hätte doch glauben sollen, der Chief Inspector würde mich zu sich rufen lassen. Ja, aber jetzt spricht er offensichtlich über alle Einzelheiten mit Noel. Fast Mitternacht. Da kommt er ja. Bei der Art, wie er jedem zuwinkt, sollte man meinen, es gibt nichts auf der Welt, das ihm Sorgen macht. Noels Philosophie. Je mieser es dir geht, umso strahlender musst du nach außen wirken. Ich bin am Verhungern. Die Küche ist schon zu, aber der Koch hat sich freundlicherweise angeboten, mir ein Steak zu grillen. Also, Noel. Winifred. Es ist alles viel zu verrückt, als dass man es erzählen könnte. Verrückt? Die Morde sind identisch. Erdrosselte Schauspielerin, hingesunken auf dem Boden von Garderobe Nummer 1. Aber diesmal hat der Mörder eine Nachricht hinterlassen. Offensichtlich ein Psychopath. Psychopathen hinterlassen immer Nachrichten. Die Nachricht galt mir. Dir? Bitte versuche nicht alles zu wiederholen, was ich sage, Lorne. Eine Drohung? Auf dem Garderobenspiegel. Mit Leichner Rot Nummer 9. Ja, und was stand drauf? Noel Coward. Verschwinden Sie, solange Sie die Nase vorn haben, oder Sie sind der Nächste. Das ist wohl eindeutig. Der Mörder weiß etwas über dich. Der Chief Inspector hat mich gefragt, ob ich Feinde hätte. Jeder hat Feinde. Ich habe ihm geantwortet, dass ich, abgesehen von berufsmäßigen Rivalen, kleinkarierten Kritikern und dieser selbstbesessenen Schauspielerin, eigentlich von allen, die mich kennen, geliebt und geschätzt werde. Und das hat ihn überzeugt? Er schaute nur skeptisch. Naja, zumindest entlastet das den armen Tony Morell. Werden Sie ihn freilassen? Irgendwann schon. Ihm wird ja noch Diebstahl vorgeworfen. Inzwischen hat Scotland Yard mir einen hünenhaften Polizisten zugeteilt, der mich Tag und Nacht beschützen soll. Sehr geehrter Mr. Suskin, es tut mir leid, Ihnen mitteilen zu müssen, dass Mr. Coward nicht in der Lage ist, unverlangt an ihn gesandte Manuskripte zu lesen. Hallo, Lonnie. Tee. Oh, danke, Cole. Sie sehen ja noch verwirrter aus als sonst. Ich glaube, ich werde Noel nie verstehen, Lonnie. Was hat er getan? Als ich ihm heute Morgen einen Tee brachte, saß er grinsend in seinem Bett. Hat er auch gesummt? Ja. I'll follow my secret heart. Mad about the boy. Oh je, oh je, oh je. Was? Er hat sich verliebt. In wen? Tony Morells Zweitbesetzung. Ein College-Boy mit langem Blondhaar und so viel Charme. Sei Dank, dass Sie da sind. Ich hatte gehofft, dass Sie kommen würden. Schnell, machen Sie die Tür zu. Ich bin meiner Polizeieskorte am Holborn Place entwischt. Polizeieskorte? Die Polizei glaubt, dass meine Leiche die nächste sein könnte. Sie kommen besser mit nach oben. Nein, nein. Leider sind es 6 Stockwerke. Nein, keine Zeit. Edward, ich habe einen Durchbruch geschafft. Wovon sprechen Sie? Ich habe einen Plan. Ich brauche Ihre Hilfe. Oh, gerne. Natürlich. Alles. Treffen Sie mich vor dem Theater. In einer halben Stunde. Warum kommen Sie nicht mit nach oben? Wir könnten zusammen zum Theater gehen. Ich kann nicht zu lange an einem Ort bleiben. Mein Leibwächter lässt mich nicht in die Nähe des Theaters. Hier wird Sie keiner finden. Vor dem Globe, Edward. In einer halben Stunde. Was heißt verschwunden? Und Cole brachte ihm den Tee um 9 Uhr. Er saß im Bett und summte Mad About the Boy. Und dann kam Cole und ich um 9:45 hier herein. Wir dachten natürlich, er würde schwer an seinem neuen Stück arbeiten. 5 Minuten später stand der Polizist an der Haustüre. Der Leibwächter, den Scotland Yard gestern Abend für ihn bereitgestellt hatte. Noel verschwand am Holbein Place. Moment mal. Ich bekomme so einen stechenden Schmerz. Na, dann trink ein bisschen Wasser. Ich weiß, wo er ist. Wo? Bei Edward Shale. Wir müssen sofort hin. Also wirklich, Winifred. Ich glaube, wir können Noel wenigstens ein bisschen Privatleben gönnen. Du weißt nicht, was ich weiß. Sagen Sie es uns, Miss Ashton. Im Taxi. Bete zu Gott, dass wir noch rechtzeitig dorthin kommen. Hallo, Edward. Hier drüben. Hallo, Noel. Tut mir leid, die Verspätung. Sie gehen zuerst hinein. Sie müssen den Bühnenpförtner ablenken, damit ich vorbeischleichen kann. Aber wieso? Ich muss wissen, wie lange jemand braucht, um die Treppe vom Bühneneingang hochzulaufen und in die Garderobe zu stürmen, die Schauspielerin zu erdrosseln und wieder hinunterzulaufen. Meinen Sie Hoskins? Ja, genau. Lassen Sie ihn nicht aus den Augen. Was weißt du denn um Neues, Winnie? Greta Cunningham und Edward Shale hatten eine heimliche Affäre. Nein. Vor ungefähr einer Woche hat Greta Shale den Laufpass gegeben. Della Maitland hat gehört, dass Edward und Greta einen riesen Krach am Abend vor Gretas Ermordung hatten. Sie wollen sagen, dass Edward Greta erdrosselt haben könnte? Es kommt noch besser. Shale hatte auch eine Affäre mit Judith Christopher. Della hat gehört, dass die beiden einen Riesenkrach vor der gestrigen Vorstellung hatten. Ach, Theaterleute haben immer einen Riesenkrach, Winifred. Della behauptet, dass es bei diesem Krach um Noel ging. Wieso? Noel hatte gestern ein Gespräch mit Judith. Daraufhin hat Edward Judith beschuldigt, sie habe Noel alles über ihn und Greta erzählt. Judith hat das abgestritten. Und ein paar Stunden später war sie tot. Dieses blöde Taxi nicht ein bisschen schneller fahren. Edward. Also hier sind Sie. Sie sollten doch Hoskins ablenken. Er ist zum Lunch. Wir müssen ihn finden. Wir gehen nirgendwo hin. Hör zu, Bello. Alles zu seiner Zeit. Ich soll glauben, dass Sie glauben, Hoskins sei der Mörder, damit ich Sie aus der Garderobe lasse? Reden Sie keinen Unsinn. Hände hoch! Oder ich blase dir das Gehirn aus dem Schädel. Einen solchen Satz kann nur ein waschechter Amerikaner völlig überzeugend sagen. Ich spiele nicht. Hände oben halten. Meine Hände sind oben. Zufrieden? Machen Sie sich nicht über mich lustig. Machen Sie die Tür auf, Edward. Sie legen mich nicht rein. Sie wussten die ganze Zeit schon, wer Greta Cunningham und Judith Christopher umgebracht hat. Jetzt schon. Versuchen Sie sich vorzustellen, wie das ist. Regieassistent. Immer Zweitbesetzung. Ganz unten. Ganz klein. Dann bittet dich plötzlich La Grande Dame in ihre Garderobe. Sie bietet dir Kaviar an. Sie streift ihren Morgenmantel ab. Ach, ich brauche eine Zigarette. Sie hat mir versprochen, mich mit nach Amerika zu nehmen. Sie würde einen Star aus mir machen. Das muss doch aufregend für Sie gewesen sein. Sie wissen doch, wie das Spielchen abläuft.